Erster Paulus und Barnabas gehen zusammen in die Kirche. Dort reden sie zu den Juden. Viele Juden und Griechen glauben an Jesus. Zweiter aber einige Juden glauben nicht. Sie machen die anderen Leute wütend auf die Freunde von Paulus und Barnabas. Dritter Paulus und Barnabas bleiben lange dort. Sie reden über Jesus. Gott zeigt, dass ihre Worte wahr sind. Er macht durch sie besondere Zeichen und Wunder. Vierter, die Leute in der Stadt sind nicht einig. Einige halten zu den Juden. Andere halten zu Paulus und Barnabas. Fünfter, einige Leute wollen Paulus und Barnabas schlecht behandeln. Sie wollen sie mit Steinen bewerfen. Sechster, Paulus und Barnabas merken das. Sie fliehen in andere Städte. Die Städte heißen Lystra und Derbe. Siebter, auch dort erzählen sie den Leuten von Jesus. Achter, in Lystra sitzt ein Mann. Er kann nicht laufen. Er ist von Geburt an lahm. Neunter, der Mann hört Paulus zu. Paulus sieht ihn an. Er sieht, dass der Mann glaubt, dass er gesund werden kann. Zehnter, Paulus sagt laut: Steh auf. Stell dich auf deine Füße. Der Mann springt auf und läuft herum. Elfter, die Leute sehen, was Paulus getan hat. Sie rufen laut: Die Götter sind wie Menschen geworden. Sie sind zu uns gekommen. Zwölfter, sie nennen Barnabas Zeus. Sie nennen Paulus Hermes, weil er gut reden kann. Dreizehnter, der Priester von Zeus bringt Stiere und Blumen. Er will sie zusammen mit den Leuten opfern. Vierzehnter, Paulus und Barnabas hören das. Sie sind sehr traurig. Sie zerreißen ihre Kleider und laufen zu den Leuten. Fünfzehnter, sie rufen: Leute, was macht ihr da? Wir sind auch nur Menschen, so wie ihr. Wir bringen euch gute Nachrichten. Kehrt um. Glaubt an den lebendigen Gott. Er hat den Himmel, die Erde und das Meer gemacht. 16. Früher hat Gott alle Völker ihre eigenen Wege gehen lassen. 17. Aber Gott hat immer gezeigt, dass er gut ist. Er hat euch Regen und gute Ernten gegeben. Er hat euch Essen und Freude geschenkt. 18. Paulus und Barnabas reden lange mit den Leuten. Es ist schwer, sie davon abzuhalten, ihnen zu opfern. 19. Einige Juden kommen aus Antiochia und Ikonium. Sie überzeugen die Leute. Sie bewerfen Paulus mit Steinen. Sie ziehen ihn aus der Stadt. Sie denken, er ist tot. 20. Die Freunde von Paulus stehen um ihn herum. Dann steht Paulus auf und geht in die Stadt. 21. Am nächsten Tag geht Paulus mit Barnabas nach Derbe. Sie erzählen den Leuten dort von Jesus. Viele Leute werden Freunde von Jesus. Dann gehen sie zurück nach Lystra, Ikonium und Antiochia. 22. Sie machen die Freunde von Jesus stark. Sie sagen ihnen, dass sie an Jesus glauben sollen. Sie sagen, dass wir viel Leid haben werden, bevor wir in Gottes Reich kommen. 23. Sie wählen in jeder Gemeinde ältere Männer aus. Sie beten und fasten für sie. Sie bitten Gott, ihnen zu helfen, weil sie an ihn glauben. 24. Sie gehen durch Pisidien und dann nach Pamphylien. 25. Sie erzählen in Perge von Jesus. Dann gehen sie nach Attalia. 26. Von dort fahren sie mit dem Schiff nach Antiochia. Dort hatte man sie Gott anvertraut. Sie sollten die Arbeit machen, die sie jetzt getan haben. 27. Als sie ankommen, rufen sie die Gemeinde zusammen. Sie erzählen, was Gott alles mit ihnen gemacht hat. Sie erzählen, dass Gott den anderen Völkern die Tür zum Glauben geöffnet hat. 28. Sie bleiben noch lange bei den Freunden von Jesus.